Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Heute hat Facebook Geburtstag, 15 Jahre alt. Das haben wir zu Beginn unserer Stunde schon mal kurz aufgegriffen. Und dieses Netzwerk ist ja gestartet vor 15 Jahren als eine Plattform, die Freunde verbinden soll, die aber heute, zumindest für mich, eher als Werbefläche dasteht, als eine Plattform, die im Mittelpunkt steht, wenn es um Datenmissbrauch geht, um Fake News, um Wahlbeeinflussung, auch um Hate Speech, also um Hassreden. Und der Netzpolitiker Yannick Hahn, der hat heute Morgen bei uns in seinem politischen Feuilleton, naja, der hat sich auch schon innerlich von Facebook verabschiedet. Da hören wir mal rein. Warum gründen wir daher nicht das erste öffentlich-rechtliche soziale Netzwerk? Eines, bei dem die gesellschaftlichen vor den Kapitalinteressen stehen. Es ist Zeit für das Ende von Facebook. Es ist Zeit für ein neues, für ein anderes soziales Netzwerk. Ist Facebook erledigt? Also das halte ich für einen frommen Wunsch. Der Kontinent Facebook hat, glaube ich, weltweit 2,5 Milliarden Einwohner. Das ist, sagen die, größte Erfolgsgeschichte bei den in den Medien-Sphäre, glaube ich, seit Menschengedenken, vielleicht nach dem Fernsehen. Das heißt, Facebook trifft auch ein Bedürfnis. Es ist nicht nur eine private Kommunikationsplattform, ein Freundschaftsnetzwerk. Es ist für viele Leute inzwischen auch eine wichtige Informationsquelle geworden. Es ist eine Debattenplattform. Und alle diese Funktionen ziehen offensichtlich immer noch eine große Zahl von Menschen an. Bei den Jungen heißt es, sie wandern langsam ab aus Facebook zu Instagram oder zu YouTube. Aber es ist nach wie vor der Koloss, sagen im Raum. Und es stimmt natürlich, dass es ein paar sehr, sehr kritische Fragen gibt. Nicht nur der Missbrauch von Daten, der Verkauf von Daten, Verletzung von Datenschutz, sondern für mich vielleicht sogar noch stärker die Frage, wonach steuert eigentlich Facebook Themen und Debatten? Ja, der Algorithmus von Facebook, den von außen niemand kennt, ja, der sorgt ja, das ist eine Verteilung von knappen Ressourcen. Zeit und Raum sind knappe Ressourcen in der öffentlichen Debatte. Und Facebook prägt sehr stark das Muster, die Themen, die Aufreger, nach welchen Kriterien werden die eigentlich gesteuert? Und ein anderer Punkt, der mich zunehmend nervt, ist, dass Facebook offensichtlich versucht, seine Nutzer immer stärker zu nötigen, zu bezahlen, wenn man Reichweite erzielen will. Da hat sich in den letzten Jahren ganz deutlich was verändert. Das kann ich auch in meinem eigenen Account sagen, nachvollziehen. Das merken Sie, wenn Sie Leute erreichen wollen, dann müssen Sie Geld in die Hand nehmen? Deutlich. Das ist also für uns, wir sind ja so ein kleiner Think Tank und sagen eine NGO, wir produzieren Papiere, wir machen Veranstaltungen, müssen also werben, wir betreiben ein paar Projekte, für die wir Öffentlichkeit schaffen wollen, und da ist ganz deutlich, dass Facebook darauf setzt, dass man Anzeigen schaltet. Dass sie also Geld in die Hand nehmen müssen. Es gibt ja noch einen anderen Vorschlag, das war jetzt gerade der Vorschlag für ein öffentliches soziales Netzwerk, den wir von Yannick Hahn gehört haben. Es gibt noch einen anderen Vorschlag für die Zukunft von Facebook, nämlich von Scott Galloway. Hören Sie da mal rein, bitte. The only way you, in my opinion, effectively deal with a monopoly is you break the company up. And the competition is the answer. We're at that point where we need to oxygenate the marketplace and break these companies up. Das ist der amerikanische Marketingprofessor Scott Galloway, der sagt, man muss mit einem Monopol umgehen, indem man es zum Beispiel zerschlägt. Aber ist das denn realistisch? Also zumindest sollte man sagen, dagegen vorgehen, dass Facebook jetzt unterschiedliche Kanäle fusioniert und damit seine Datenmacht noch stärker ausbaut. Also Facebook, Instagram, YouTube. WhatsApp ist natürlich auch noch mit, also YouTube gehört nicht dazu, aber WhatsApp ist ja auch Facebook. Ja, das genau. Das ist nicht nur im Hinblick auf Datenschutz eine zentrale Frage, sondern im Hinblick auf Wettbewerb. Diesen Punkt finde ich absolut richtig. Man muss dafür sorgen, dass dieser digitale Raum offen bleibt für Wettbewerb, für alternative Anbieter, für neue Ideen und Geschäftsmodelle. Und deshalb sollte man, wenn man gegen Facebook vorgeht, die Monopol- und Kartellgesetzgebung in Anschlag nehmen. Aber das würde ja im Endeffekt bedeuten, da ist eine Firma zu erfolgreich gewesen und wird dafür bestraft. Ja, zumindest sollte man verhindern, dass sie ihr Monopol weiter ausbaut, indem sie unterschiedliche Medienkanäle faktisch unter einem Dach, sagen, vereinigt. Das finde ich vollkommen legitim. Gegen den Erfolg von Facebook kann man, glaube ich, nur mit erfolgreichen alternativen Geschäftsmodellen und Medien, sagen, Plattformen vorgehen. Zum Beispiel eine öffentlich-rechtliche, wie wir es von Jannik Hahn gehört haben. Da habe ich gewisse Zweifel. Gewisse Zweifel, das klingt schon, das klingt nach einer Untertreibung. Habe ich gewisse Zweifel, ob man sowas politisch ins Werk setzen kann. Da würde ich eher auf die Kreativität der Internetszene setzen, dass dort immer wieder neue, sagen, Ideen generiert werden. Die müssen dann allerdings auch den Marktzutritt haben, um erfolgreich sein zu können, also auf Vielfalt zu setzen. Vielfalt, das möchte Ralf Füchs, der Direktor des Zentrums für liberale Moderne.